hinab mit mir. Nach Nibelheim fahren wir nieder. Gewinnen will ich das Gold. Die Rheintöchter riefen dich an. Sie dürfen erhören, sie hoffen. Schweige, Schwätzer, Eier, die Gute, Eier gilt es zu lösen. Wie du befiehlst, führ ich dich gern steil hinab. Steigen wir denn durch den Rhein? Nicht durch den Rhein! So schwingen wir uns durch die Schwefelkluft. Dort schlüpfe mit mir hinein. Ihr andern hat bis Abend hier verloren.